Aber vielleicht kommen wir einfach mal jetzt auf Ihre Fragen. Ja, ich wollte ein bisschen Fragen auch oder nutzen, was wir den anderen Tag geredet haben. Ja. Ja. So zum Beispiel, ich wollte anfangen über diese Todfrage, das Sie haben erwähnt den anderen Tag. Ja. Tod als Hauptthema des Theaters. Ich weiß es nicht, ob Sie sich daran erinnern. Und dann, gut, meine Frage ist nicht keine direkte Frage, es ist nur, ja, das habe ich selbst als Neugier, ja, ob Tod als existenzielle Sache oder auch eine konkrete Sache. So zum Beispiel in Mauser gibt es Tod. Es ist voller Tod, ja, oder ja, sogar Ermorderung und so weiter. Ja. Aber das ist keine existenzielle Tod, keine. Naja, wenn wir bei Mauser bleiben, das stimmt ja auch nicht, was Sie sagen, diese Einschränkung. Das ist zwar, also das Thema der Revolution oder Umwälzung von Strukturen. Und da wird getötet, da gibt es politischen Tod. Aber der wird dann, und das ist ja vielleicht gerade das Thema, der wird dann natürlich, wenn es mit der konkreten Situation einer Erschießung doch zum existenziellen Problem. Mhm. Auch für den, der vorher vielleicht nur ein abstraktes Verhältnis dazu hat. Ja. Also es ist, ist vielleicht gerade das Problem in Mauser, mhm. dass der Tod als Thema aus dem Politischen heraustritt oder herausgenommen wird. Ja. Oder als das Politische gesprengt wird, der politische Kontext oder Zusammenhang. Dann gibt es plötzlich den existenziellen Tod. Lenin hat es ganz brutal formuliert. Es stirbt immer nur einer. Mhm. Mhm. Ja. Man kann viel reden über Diskussionen, über Säuberung, alles mögliche, aber wer stirbt, ist allein. Mhm. Ich würde auf jeder Seite der Barrikade. Ja. Gibt es eine Hauptfrage jetzt für Theater in Verbindung mit dieser letzten Prozessen mit der DDR-Flüchtlinge oder was hier passiert? Ich habe auch gedacht, ist die Bühne draußen oder drinnen? Und ich meine nicht daran Westen oder Osten, sondern nach drinnen zu gehen oder die Bühne steht dort noch. Ich weiß es nicht, ob ich klar mich geäußert oder nicht. Ja, das, ja. Schon klar. Stefan, sag mal was dazu. Ich weiß nicht, also ich glaube eigentlich, dass von den Prozessen gegenwärtig ablaufen, ob die nun also in einer Form münden oder noch versteigen, oder also in dem, was wahrscheinlich kaum möglich ist, also in der Fortsetzung dieser versteigerten Haltung, dass letztendlich also das Theater, so wie es zurzeit hier produziert wird, sich zur Gesellschaft eigentlich trotz eigentlich nicht, sagen wir mal, eigentlich immer affirmativ verhalten. Also einfach das Produzieren in diesen feudal-absoluten Strukturen, wo also diese Arbeitsteilung zwischen Regisseur, Schauspieler, Zuschauer, Bühne aufrechterhalten wird, hat eigentlich zur Folge, dass auf Dauer letztendlich diese bestehenden Systeme, die Herrschaftsverhältnisse also aufrechterhalten werden. Das ist sicher, dass das stimmt. Ja. Ich glaube nicht. Also ich glaube einfach, dass es gibt eine deformierte Öffentlichkeit und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da also jetzt mittels Bilder oder anderer Bilder Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube, dass eigentlich letztendlich, also wirklich diese Art von ich glaube, es stimmt nicht. Und wenn man davon ausgeht, dass das ja da ein Spiegel ist. Und das ist es nicht mehr. Das ist zunächst mal nur ein Spiegel von Verhältnissen. So. Und alles, was sich verändert für das Publikum, also in der Gesellschaft, ist in diesem reflektiert von diesem Spiegel. Und das hast du heute selbst gemerkt, wir haben heute eine Probe nur, weil wir uns Schauspieler umgesetzt müssen. Von Lohndrücker, also ganz grob, dass sich der Text verändert hat. Hm? Mhm. Durch die Ereignisse der letzten Monate. Ne? Das ist jetzt ein anderes Stück. Ne? Mhm. Insofern stimmt das nicht genau. Und das ist hier extrem so. Ne? Das ist ganz anders im Westen. Du, aber das, da ist das, aber das funktioniert nur über eine Gegenüberstellung, also nur gegenüber die Gegenüberstellung. Also ich glaube. Du, aber die gibt es. Die Leute hören doch bestimmte Sätze heute ganz anders als vor einem Jahr oder als vor einem halben Jahr. Das hängt auch mit der deformierten Öffentlichkeit zusammen hier. Ja, es ist nicht nur das. Was heißt deformierte Öffentlichkeit? Drüben gibt es scheinbar keine deformierte Öffentlichkeit, aber das Theater ist kein Spiegel. Das Theater ist kein Spiegel. Im Westen. Ah, im Westen. Also ich denke eigentlich, also bei so einer Formulierung gar nicht am besten. Also was vielleicht doof ist, oder was vielleicht für mich stimmt, nur für ihr. Und ich glaube einfach so, wie, also diese Art Theater zu machen, dass die tendenziell eigentlich auf Fortbestehen von Herrschaft hinausläuft. Weil das nicht an diese... glaube ich. Das Theater war immer der Hauptfeind in den sozialistischen Ländern. Die Kulturpolitik hat immer... festgebissen an Theater. Das ist aber nicht mehr ganz so, ne? Das ist nicht mehr ganz so, das kann wieder so werden, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es so. Weil Theater die einzige wirkliche Öffentlichkeit war, unkontrollierte Öffentlichkeit. Aber es ist nicht nur einfach was Negatives. Nee. Also ich glaube, unter den gegenwärtigen Verhältnissen, wo also die Öffentlichkeit doch halt schwierig sich herstellt oder so, ist ja natürlich wirklich wichtig. Das wird sich ja gar nicht in Frage stellen oder so. Das ist ja nicht sogar das Wichtigste im Leben. Aber ein bisschen mehr nuanciert, weil meine Augen sehen dasselbe Sache dort in Spanien zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das ich kenne. Ja? Theater ist unterstützt von Staat Geld und natürlich geschluckt worden. Ganz total geschluckt worden und es ist geworden auch eine Unterhaltungsindustrie im letzten Endes. So dass ich glaube ja auch Theater als Abstraktion, als Begriff, als eine Form von Kunst wirklich diese provokative Inhalt hat gegen eine Macht, noch in die Ebene von dieser Abstraktion. Aber jetzt ein bisschen mehr konkreter, was wäre diese Beziehung zwischen Theater und was hier läuft, das herrschende Macht. Das ist schon viel zu abstrakt. Was heißt Macht? Ja, gut. Weil Sie sagen, der Sozialismus sieht nicht mit guten Augen das Theater. Und ich würde sagen, dasselbe im Kapitalismus. Zum Beispiel, dieses Beispiel, ich habe erwähnt, letzte Mal mit drei großen Oper, da hat Olbrecht. Drei großen Oper ist jetzt dort nur ein Broadway-Musical, ein Broadway-Comedy, wo Ginger Rogers und Fred Astaire machen seinen Tanz über eine riesige, sehr teure Treppe in der Bühne. Und um Theater zu sehen, dort im Westen, in West-Berlin, ich habe nur gelegentlich manchmal ein bisschen Theater gesehen, oft diese Sachen, ja, von kleinen Gruppen, die, so dass diese Konfrontation gegen eine Gesellschaft, das, ich glaube, gibt es immer im Theater. Im Kino kann man wirklich viel mehr äußern. Weil sowieso ist Fiktion oder passiert nicht in Gesellschaft, passiert nicht in Wirklichkeit, aber mit Theater ist ganz andere Sache. Ich habe eine ganz falsche Frage gestellt. Ja. Achso. Die ist einfach zu flach politisch. Weil Theater hat ja, ich glaube, eine ganz andere Wirkungsebene oder Wirklichkeit. Ich habe gestern den Hamlet von Giraud gesehen, das ist eine glänzend gemachte Aufführung. Das Erstaunliche an der Aufführung ist ein großer Erfolg. Das Erstaunliche ist, es hat keinen Moment des Stücks Hamlet, das etwas mit heute zu tun hat. Das ist ist eine Leistung. Bei diesem Stück zu vermeiden, dass man an irgendetwas Heutiges denkt. Weil in der ganzen Aufführung gibt es keinen aktuellen Moment. Das geht nur im Westen. Hier wäre das undenkbar. Hier gelingt der bloße Text, um Aktualität und Provokation zu und im Westen ist das ein glanzvolles Spektakel, also, wie eine Bodenschau von Yves Saint Laurent. Hervorragend gemacht. Großer Regisseur, gesagt, ein großer Schauspieler. Aber es hat nichts mit heute zu tun. Es ist ein Theater. Und das geht hier nicht. Und das finde ich zunächst mal ist ein Grund, hier Theater zu machen und nicht dort. Das liegt sicher daran, dass wir kein Fernsehen haben, was uns interessiert. Das Interessante an unserem Fernsehprogramm sind westliche Filme, meistens ältere, weil die billiger sind. Das ist der interessante Teil unseres Fernsehprogramms. Der aktuelle Teil ist völlig ungenießbar und uninteressant. Und vielleicht hat erst absolut nichts mit der Realität. Aktuell ist er aber nicht. Nicht aktuell und nicht wirklich. Und das schafft hat Wirklichkeit das Theater fürs hier. Theater. Ja, das schafft Wirklichkeit fürs Theater und Wirkungsräume für das Theater. Das meintest du vorhin. Also das Versagen der anderen Medien, der anderen Bereiche. Das schafft dem Theater eine Kraft. Während in der Sowjetunion, da ist das schon abzulesen, das Theater nach Gorbatschow hatte für eine sehr kurze Zeit plötzlich eine Kraft. Als Instrument von Journalismus, von Instrumenten von Information. Jetzt von Polemik. Von Polemik. Jetzt ist die Presse so informativ und so polemisch, dass das Theater stirbt. Das ist eigentlich der Punkt, den ich. Weil das ist der andere Punkt. Weil das, was am russischen oder am sowjetischen Theater Kunst war, das hat Stalin gekillt. Das ist in der Stalinzeit gekillt worden. Das Theater als Kunstform gibt es nicht mehr in der Sowjetunion. Gab es nur noch als Vehikel für Information oder für Provokation. Und deswegen stirbt das Theater jetzt erstmal für eine Weile, weil es keine Kunstform mehr ist. Und man muss behaupten, die Kunstform, und das ist das Politische am Theater, das eigentlich Politische ist die Kunst, nicht die Information. Und in der Sowjetunion hat sich die Theaterkunst, also die Kunst am Theater auch meistens damit erschöpft, dass man kunstvoll mit der Zensur umgegangen ist, dass man kunstvoll um die bürokratischen Klippen gegangen ist. Aber eben nicht bei Meyerhold. In der jüngeren Vergangenheit. Ja. Aber ich glaube, das Beispiel Sowjetunion ist eigentlich ein ganz gutes. Also eigentlich die Krise des Theaters. Ist ja in dem Moment, oder meine Vermutung wäre, dass also eine Krise des Theaters auch hier, das ist ja also doch auch eine relativ beschränkten Öffentlichkeit, würde ich mal ganz vorsichtig formulieren, wirklich nur für die DDR funktioniert, dass die in dem Moment eintritt, jetzt haben wir ja nur Hochzeit, so, dass die in dem Moment eintritt, in dem eigentlich alles gesagt werden darf, also in der Presse, in der Öffentlichkeit. Das ist doch der Punkt, wo die Kunst überhaupt anfängt zu leben. Wenn alles gesagt werden darf, dann geht es darum, wie es gesagt wird. Und dann fängt das Theater erst wirklich an. Und dann fängt die Kunst erst an. Und dafür gibt es hier ein besseres Instrumentarium, glaube ich, als du. Von der Lebensweise her, ganz positiv. Das ist dasselbe wie die Befreiung der Malerei vom Zwang der Abbildung durch die Fotografie. Das ist derselbe Prozess im Grunde. Und da fängt die autonome Malerei an, wenn sie nichts mehr abbilden muss, weil das die Fotografie macht. Und genau das ist das, was jetzt also in der Sowjetunion passiert, aber was hier passieren wird. Das ist die Befreiung des Theaters vom vom Surrogat, von der Surrogatfunktion, also Information, Provokation, was immer. Und dann kommt das Theater zu seiner eigentlichen Wirkung. Und dann kommt man sicher auf den Tod. Oder auf die eigentliche Funktion von Theater, die eben darin besteht, Menschen mit ihrer Existenz zu konfrontieren. Und nicht einfach nur mit ihrer Lage, mit ihrer sozialen oder gesellschaftlichen Lage, sondern mit ihrer Existenz. Und dann ist man bei der Tragödie, wenn Sie wollen. Da gibt es auch wieder Komödie. Nur wenn es Tragödie gibt, gibt es Komödie. Aber gibt es in die gegenwärtige Welt irgendwelche Land oder Block oder sowas, das die Theater konfrontiert, diese existenzielle Frage? Weil das sehe ich auch nicht dort im Westen, wo. Ja, nein, dann gibt es eine Befreiung von das Wie und der. Das ist ja nicht. Nee. Und das interessiert mich auch gar nicht, was im Westen ist. Was mich interessiert, ist das, was hier möglich ist. Was hier gemacht werden kann und was hier vielleicht kommt. Als Möglichkeit oft wird, ja. Ja. Also, es gibt so ein Primitivbeispiel von Gitterbuch. Er war in Hamburg, womit war nach dem Krieg, Hamburg war völlig zerbombt und kaputte Stadt. Und die erste Theatervorstellung, die er gesehen hat in Hamburg, war ein Abend von einem Clown. Ein Clown trat auf und da waren 400 Kinder oder 500 Kinder im Saal. Und der Clown machte nichts weiter, er erzählte Wurstsorten auf, er sagte Leberwurst. Blutwurst, Mettwurst, alles Sachen, die es nicht gab. Und dann bei jeder Wurst sollte jubeln die Kinder in Gedanken an die Wurst, die sie irgendwann mal gesehen hatten, aber es gab sie nicht. Das ist ein gutes Beispiel für die Macht von Theater. In Situationen gesellschaftlichen Mangels. Ja, das ist das Ganze, wenn der gesellschaftliche Mangel behoben ist, gibt es immer noch den existenziellen Mangel. Mangel an Leben, an Lebenswirklichkeit, an Lebensgenuss oder was immer. Dieser gesellschaftliche Mangel ist ja nur das Primitivste, das gibt es hier fast nicht mehr. Nur einmal Leben. Genau, und das ist ein absoluter Mangel. Das ist die Ausgangssituation für Theater, dass du nur einmal lebst und du weißt, dass du stirbst. Und deswegen finde ich so gut, diese gesprochene Richter, diese Definition von dem Chaikin, Joseph Chaikin, sagt, dass die Spezifik des Theaters ist, gegenüber allen anderen Darstellungsformen, nicht die Anwesenheit, sondern die Präsenz des lebenden Schauspielers, sondern die Präsenz des sterbenden Schauspielers. Der Schauspieler kann sterben, und das ist das Spannende. Im Film kann er nicht sterben. Der Film ist ein Fabrikat. Im Fernsehen kann er nicht sterben. Wenn das läuft, weiß man, das ist Konserve, das ist gegessen. Aber im Theater ist Leid. Und Leben heißt Sterben. Oder die Möglichkeit des Sterbens ist drin. Molière ist auf der Bühne gestorben. Jeder Schauspieler kann jederzeit auf der Bühne sterben. Aber auch ein Zuschauer kann im Zuschauerraum sterben. Das ist das, was nur das Theater. Gut, ich kann mich dann vorstellen, eine entspannende Situation, das wäre der Tat von Theater, dass diese Anwesenheit des Todes immer dort ist. Aber dann gab es viele Gesellschaften, viele Formen von Gesellschaften, von Gedanken, von Vorstellungen, Weltanschauungen und so weiter. Heute ist fast die ganze Geschichte von DDR, das sind 40 Jahre, so heute DDR hat auch eine Annäherung zur Tod. Und muss natürlich das auch gespiegelt werden, obwohl diese gespiegelt, fehlen mir viele Wörter, aber reflektiert werden irgendwo oder benutzt werden, um diese Form des Todes zu äußern, oder? lebendig zu machen, auf, nicht auf einer Bühne, sondern auf einem Saal, wo das passiert. Und so meine Frage geht ein bisschen, ist auch noch wieder keine Frage, ist meine Ignoranz da. Ja, was für eine Theatersituation gibt es heute dort, hier? Sag mal was. Das ist immer so schwer. Also ich glaube, dass also erstmal diese Alltagssituation, also die Leute, die ins Theater gehen, also unheimlich politisiert. Das ist praktisch alles, was im Theater passiert. Das, was er vorhin versucht hat zu beschreiben. Also jedes Wort hier, Satz, schnell wird eigentlich immer daraufhin abgehört, na, was hat er uns heute zu sagen? Und das ist für mich also wirklich das Wichtige. Dass eigentlich im Anblick eines möglichen Todes, also eine ungeheure Sensibilisierung, also ganz. Auch durch die Ritualisierung und Theatralisierung der öffentlichen Sprache, der öffentlichen Verlautbarung, der Presse, der Medien, wird natürlich das Theater, kriegt eine gegenläufige Sache. Und plötzlich erscheint das, was am Theater gesprochen wird, als ein Klartext. Mhm. Als eine Sache, die nicht dieser Medien- und Verlautbarungsjournalismus und dieser ritualisierten, abgewogenen Sprache der Politik, der Diplomatie entspringt, sondern einer anderen, einer eben lebenden Quelle entspringt. Und dadurch ist dort also eine Kommunikationssituation einfach eine völlig andere als anderen Medien gegenüber. Das ist vordergründig politisch natürlich, ist klar. Weil die trauen sich da auf der Bühne was zu sagen, was erstens nicht in der Zeitung steht, zweitens, weil ich selber nicht sagen kann oder nicht sagen könnte. Weil ich könnte überhaupt nicht öffentlich sprechen. Das öffentliche Sprechen fällt den meisten Leuten in dem Land ja ganz schwer. Vielleicht überall in allen Ländern, aber vielleicht nicht ganz so wie hier. Weil es hier so, also man merkt in Interviews im Fernsehen zum Beispiel, keiner sagt ich. Alle sagen, ich schätze ein, wir sind der Meinung, ich würde sagen, man könnte sagen. Also immer distanzierende Formulierung. Und auf der Bühne stehen Leute und sagen, ich Hamlet oder sonst was, aber sie sagen ich. Das ist schon eine ganz wichtige Sache. Parallel, aber es ist das ein Hindernis, dass die Haltung des Publikums heutzutage nicht direkt in eine künstlerische Theatersituation sich beziehen, sondern immer übersetzen zur eigene Lage. Ist das ein Hindernis auch, das Theater? Im Gegenteil. Das ist nicht. Im Gegenteil. Daraus lebt das Theater und davon lebt das Theater. Ja, aber es ist doch Unsinn, Kunst mit Kunst zu vergleichen. Kunst kann man nur mit Wirklichkeit vergleichen. Und dann ist sie wirkungsvoll. Dann ist sie interessant. Ja, aber ich fragte das auch wegen, Sie haben bevor erzählt über. Das Theater sollte sich befreien von dieser Last, etwa eine Lage zu beschreiben oder über eine Lage zu sprechen. Für anderes, ja. Aber das ist eine Frage der Form. Das ist eine künstlerische Frage. Das ist die Politik im Theater ist die Form. Das Theater ist politisch durch die Form. Überhaupt Kunst ist politisch durch die Form, nicht durch den Inhalt. Trotzdem verleitet diese Situation natürlich dazu, künstlerisch oberflächlich zu arbeiten. Leicht und schnell diese Effekte zu erzählen, diese Kabarett-Effekte zu erzählen. Ja, klar. Man braucht jetzt auf der Bühne nur das Wort Puster zu sagen. Schon Applaus. Puster. Puster, ungarische Landschaft. Steppe in Ungarn. Ach so. Ja, wenn man auf der Bühne Puster sagt, sind alle begeistert. Ja. Gut, das ist diese Ventilfunktion von Theater oder von Kunst. Und das ist natürlich langweilig, weil damit sagt man nichts über Ungarn, auch nichts über die Situation. Man zapft nur an, man macht ein Loch in einen Kessel, der voll Dampf ist, und dann kommt der Dampf raus. Und das hat nichts mit Kunst zu tun. Ja, das ist das meine ich. Ja. Ja, ja, das verstehe ich ganz gut. Ja, noch andere Sache. Keine Gegenwart, nur Vergangenheit oder Zukunft. Beides. Das dann, verstehe ich jetzt nicht, was Sie meinen. Ja, nee, ich erkläre es, ja? Mhm. Das Land, DDR. Mhm. Keine Gegenwart, mhm, nur Vergangenheit, nur Zukunft. Ja, es sucht seine Gegenwart, ja. Sucht sein Problem. Ja. Mhm. Es hat keine Gegenwart, und es sucht seine Gegenwart, das ist das Problem jetzt. Die Gegenwart der DDR zu führen. Und die jungen Menschen, die weggehen, die suchen eigentlich also ganz konkret, oder die gieren eigentlich suchen nach ihrer Gegenwart. Ja, ja, ja, ja. Und die DDR lebt eigentlich zwischen der Gegenwart. Zwischen Vergangenheit und Vergangenheit. Zukunft, aber ohne Gegenwart. Und gibt es eine theatralische Produktion, dass diese Gegenwart mit dieser Gegenwart sich beschäftigen? Oder auch das geht in der Kunst? Es gibt keine Gegenwart, nur Vergangenheit, nur Zukunft. Ich habe es nur ein Beispiel, ja, eine Anekdote. Ich habe durch Alexanderplatz spazieren gegangen, ja, und ich war in der romanische Kulturhaus. Und das rumänische. Rumänische. Ja, ja. Und das war eine Ausstellung von Malerei. Was habe ich gesehen? Entfernt sich überhaupt nicht von was die scheiße Malerei, das jetzt im Westen gibt. Ja, das ist Lüge. Es ist Lüge. Es ist keine Malerei, im Grunde genommen. Ja, ja. Und die machen nichts. Ja, ja. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich habe es so gesehen. Ja, ja. Die Malerei, weil Theater zum Beispiel, das kann ich nicht sehen von Spanien. Malerei, ja. So, die Frage war ein bisschen, diese Vergangenheit, Zukunft, keine Gegenwart, bezieht sich auch zur Kunst, zum Theater. Das ist auch ein spezielles Gebiet von Kunst, wie Sie gesagt haben. Das ist schwer, vor allem auch noch ein Diskurs. Ja? Oh. Also in der bildenden Kunst, in der bildenden Kunst zum Beispiel, ist es so, dass seit fast 10 Jahren die Themen der, also jetzt mal nicht die Maler oder die Produktion betrachtet, die also jetzt für den Staat einen Auftrag oder eine offizielle Funktion ausüben soll. Das mal weg, ja. Das kann man jetzt nicht betrachten. Aber wenn man die individuelle Produktion von bildenden Künstlern betrachtet, seit 10 Jahren und länger, es ist immer eine immer individueller werdende, immer auf die eigene Befindlichkeit zwischen Mann, zwischen Frau, zwischen Katze, zwischen Küche. Mhm. Es ist immer eine Sache, die sich viel mehr bezieht auf ein wahrscheinlich auch in der Vergangenheit liegendes Bild, was man hatte und was man festhalten will durch die Kunst, was sich aber nicht aussetzt der Gegenwart. Mhm. Also das ist eine Sache, die ganz deutlich ist, dass es immer intimer wird, immer elegischer, immer romantischer. Also entweder auch hier. Ja, ja, ja. Ja, das ist ein. Also es ist ja sowieso der große Teil der DDR bildenden Kunst ist ja den Realismus der Menschendarstellung. Also keinen so sehr abstrakten oder non-figurativen Sachen. Mhm. Und steht auf dieser Basis von Realismus. Und das ist ganz deutlich zu sehen. Und dann kommt natürlich die ganze Mode dazu. Also die Realität ist eigentlich die Flucht vor der Realität. So ist es. Aber die Realität als Gegenstand kommt eigentlich nicht vor. Sie kommt vor bei einigen Leuten, die eher Karikaturen machen oder irgendwelche bewussten politischen Rebusartigen Bilder machen, wo man also ein Geheimnis entziffern kann. Das gibt es auch. Aber das ist ein Minimum. Mhm. Und das ist ein bisschen ein so ein Sektiererverhalten. Aber die Mehrheit beschäftigt sich mit sich selbst und mit der eigenen inneren Befindlichkeit. Oder? Mhm.